bestellt. Ein jeder Gegner will uns natürlich schlagen. Er kann's versuchen, er darf es ruhig wagen. Doch sieht er denn nicht, dass 100.000 Freunde zusammenstehen? Ja, Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles, bis dann ein Tor nach dem anderen fällt. Ja, einer für alle, alle für einen, wir halten fest zusammen. Und ist der Sieg dann unser, sind Freud und ihr für uns alle bestellt. Fest zu.